Bleib gesund und pass auf dich auf. Mit der Corona-Pandemie sind Abschiedsfloskeln in den Alltagsspruch reingerutscht. Die bizarren Umstände, also das momentane Sinnvakuum, ähnlich wie im Gefühl, im Wartezimmer vergessen gegangen zu sein. Während die Decke von deinem Wohnzimmer immer näher kommt, wird es längst die Zeit, deinen Kopf mal wieder auf Durchzug zu schalten. Ampere liefert wieder für eine knappe Stunde feinste elektronische Musik jenseits vom Einheitsspray. Und während letzte Woche Fistpumping und Dutty Whining an der Tagesordnung sind, laden wir mit dieser Show zur Gruppenhypnose mit Beats, die progressiv auf 12 zusteuern. Techno, House und alles dazwischen, von feinfühlig bis verschwitzt, perfekt fürs Homeoffice, fürs melancholisch-intime Kopfkino oder fürs gemeinsame Nachkochen von Pablo seinen Quarantänerezept. Der Warp Drive ist gezündet, wir verlassen für knappe 60 Minuten die Isolation mit viel Qualitätsmaterial aus der Schweiz, killer elektronische Musik mit mir und Benny, hier bei Ampere auf SRF Virus. gegen den Strom. Wir sind die 33. Episode von Ampere, ganz im Zeichen der aktuellen Situation, langsam, vorsichtig und ziemlich dystopisch angegangen. Nachdem uns das Basel-Trio Varuna auf dem Track Arrival on Pelenda auf einen filigranen Ritt durch menschenverlassene Strassen und der Nebel von der frühen Morgenstunde gezogen hat, bodigen wir uns in der Vertrautheit von einem der wohl profiliertesten Hausmusiker der Alpennation, nämlich einem Idealist aus Zürich. Der Ausnahmeproduzent veröffentlicht seit bald 15 Jahren tiefschürfende House- und Techno-Cuts, die dein peripheres Sichtfeld einschränken. Der Idealist genießt höchsten Respekt im Game und wird von allen Grossen im Genre gespielt. Corona heisst höchste Zeit, dass auch du Schweizer Künstlerinnen anfängst zu supporten. Wie? Zieh dir ihre Platte, auch wenn du sie noch ausstellst. Kauf ihre Tunes auf Bandcamp oder stream die Hölle aus den Tracks, wenn du sie aus der wöchentlich aktualisierten Ampere-Playlist auf Spotify ziehst. vom frostigen Gletscher auf die sonnenküsste Dachterrasse. Das englische Hausduo Cassian öffnet auf dem Tune Shuffling Words das Fenster zu besseren Zeiten. Smooth und mit einem Touch frühlingshafter Unbeschwertheit zieht uns das Bärli Richtung Tagtraum, wo Umarmungen mit Küppli in der Hand noch an der Tagesordnung sind. Social Distancing ist kein Thema, wenn du anyway gerade auf einem Ego-Trip durch den Kosmos bist. Ampere ändert den Kurs und switcht von englischen Halbneuerscheinungen zu amerikanischen Klassikern. Das mal feiner geschliffen und mit ganz viel Klasse. The Power von Callisto ist ein super ansteckender Minimal House Bubbler aus dem Jahr 2000, der letztes Jahr reissued worden ist. Ein absoluter Pflichtkauf, der wieder mal eine impulsive Online-Shop-Session in der Selbstisolation auslöst, die du in diesem Fall aber nicht bereuen wirst. Ich bin so ein Grossvater, der sich noch an die Panik vom Jahr 1000-Bug erinnert. Dort war aber alles noch Aluhut und Fremdschämen. 20 Jahre später applaudiert man von den Balken. Wir bleiben also im Millenniumsjahr, der Blick richtet sich aber wieder auf die Schweiz. Anatol haben nach der Jahrtausendwende die tabigen Tech-House durch Zürich geschoben und den Sound von der Limmatstadt nachhaltig mitgeprägt. Die Selbstisolation ist gleichzeitig auch Hörsituation. Der Track Trigger eignet sich perfekt für repetitive Tasks, wie zum Beispiel die Wohnung zum sechsten Mal putzen, Papierflieger falten oder den nicht entscheiden können, was du dir auf Netflix reinpfiffst. US-Produzent Eital ist eigentlich für vertriebte Techno bekannt. Für das Berliner Label Avenue 66 hat er im 2019 aber ein Album unter dem Namen Relaxer veröffentlicht, das sphärischen Sound zwischen Chill-Out-Floor und Festival im Wald liefert. Der Track Finally Forgetting lullt uns in einen tiefen Trance-Zustand, der die Raum-Zeitwahrnehmung definitiv beeinflusst. Social Distancing geht in der Fötusposition sowieso am einfachsten. We'll be right back. Jedes Umarmen von deinem Teppich hat auch mal sein Ende. Der nächste Tune ladet per Diva-Vocals und steinhartem Groove zur Home-Aerobic-Session. Denn Self-Care ist Best-Care. Der Will Saul bekommt nicht nur wegen seiner Tätigkeit als Labelboss von Ausmusic seine regelmäßigen Spots bei Ampere, sondern wegen seinem außerordentlichen Fingerspitzengefühl für effektive Dancefloor-Workouts. Schweißbänder montiert und die gleichen Trainerhosen wie vorvorgestern an, das ist Moorings vom Will Saul. Im Gegensatz zu der EU ist Drum & Bass unzertrennbar mit den britischen Inseln verknüpft. Um die in dieser Folge verdammt oft thematisierte Jahrtausendwende hat DNB seinen Weg auf die amerikanischen Tanzflächen gefunden und mit Warm Communications auch ein eigenes cooles Imprint an den Start gebracht. Dort drauf ist der Tune Imperfect vom französischen Produzenten Naibu rausgekommen. Perfektes Tagträummaterial für die Selbstisolation. We'll be right back. Es gibt momentan so einige MVPs in der Bundeshauptstadt. Neben Koch und Berset dürfte der LCP geneigten Ampere-Hörerinnen mittlerweile schon ein Begriff sein. Der umtriebige Berner leitet drei Labels, steht selber hinter den Decks, hat auch noch pre-Corona nice Stuff veranstaltet und überzeugt auch auf Produktionen wie im folgenden Tune called «Schwarze Aare». Heavy Subpressure drückt dir den Staub aus der Lunge, während Sonargeräusche den Flussgrund abtasten. Ampere Certified. Wir bewegen uns weiter im Dunstkreis vom LCP. Der Tausendsassa ist wegen seiner Imprints auch super vernetzt. Darum switchen wir jetzt ins Südwesten vom Vereinigten Königreich zum Eusebeier, wo mittlerweile zwei Scheiben im LCP seinem Label Relation Reset veröffentlicht hat. Der Tune Balance of Elements ist aber über das Label Earth Tracks rausgekommen und dort nach feuchtem Moos und Rauchschwaden. Natürlich findest du alle Tunes, die wir in dieser Show spielen, in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. und Berg. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Virus bietet während dieser turbulenten Phase ein wertvolles und wohlverdientes Fenster für Schweizer Musik. Dort ziehen wir bei Ampere natürlich sehr gerne mit, auch wenn elektronische Musik aus der Schweiz schon immer einen grossen Stellenwert in unseren Shows genossen hat. Wir bewegen uns zurück in die Limmatstadt, wo das Ehepaar Anja und Kevin, besser bekannt als Motrade, Classy House Cuts nach klassischem Vorbild serviert. Dub-Techno-Einflüsse sind, wie auch beim Anatol Cut von vorher, wieder mit von der Partie. Der Track Acid Injection ist auf der Attraction EP Ende letztes Jahr rausgekommen und der kürzeste Tune von der Scheibe. Desorientierend und wie gemacht für unsichere Zeiten. Absoluter Sendungsfavorit ist hier gerade an meinen Creepen. Coming In ist der Track Blind Corners vom Italiener Stenny, der zu den wichtigsten Figuren vom Münchner Hype-Label Alien Tape gehört. Wie kein anderer vermählt er Techno, Jungle und Breakbeats zu einem futuristischen Fiebertraum. Das lang herbeigesehnte Debütalbum Upsurge gehört zu den wohl besten Alben von der elektronischen Musik seit langem. Wenn ihr schon in den Ferien gehen könnt, könnt ihr mit dieser Scheibe wenigstens davon schweben. Kurz vor dem Schluss zieht es uns nochmal über einen grossen Teich in die Staaten. Next up ist der Anthony Naples mit dem Track «Lucy's». Der US-Amerikaner ist eine wichtige Kraft in der Auffrischung vom nordamerikanischen House-Sound und genießt Legendenstatus in der Lo-Fi-Szene. Sein letztes Album namens «Fog FM» lege ich euch wärmstens ans Herzen. Dort gibt es nämlich dubbige House-Nummern, die zeitlos und für sich selber stehen, wo nebendran auch die Welt untergehen kann. Es ist 5 vor Schluss. Wir setzen zum Landeanflug an. Die Koordinaten sind aber leider wieder die gleichen wie immer während der nächsten Woche, nämlich dein Wohnzimmer. Wir lassen euch mit dem letzten Tune von dieser Show noch ein bisschen in der Träumlichkeit vom Trip. Coming in ist der Track «Is Waves» von Sebastian Müllert, die eine Hälfte vom Minilog. Das Ding ist auf dem Label von der Schweizer Shooting Stars Adriatic rausgekommen, nämlich Siamese Records. Ich hoffe, euch hat der Roundtrip durch die unzähligen Graustufen zwischen House und Techno gefallen. Ampere muss eben nicht immer Bass, Elektro oder Indie, sondern kann sich auch mal gepflegt an die Spielregeln halten, ohne gerade full-on Business-Techno zu fahren. Wie immer, support Schweizer Musik und folge unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify für alle Tunes aus dieser Show. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der besten Musikuntermalung fürs angestrengte Nichtmachen. Das ist Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus.